1 Live. 4. Dir und euch wünsche ich einen wunderschönen guten Abend hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4, und zu einer Sendung, in der ich hoffe, hier sehr viel abwechslungsreiche Sachen präsentieren zu können. Heute am Sonntag habe ich mir mal eine Hudson Mohawk Pause selber verschrieben. Ich hoffe, dass das gut geht. Stattdessen komme ich hier zunächst mal mit dem Japaner Mocke um die Ecke, der seit einiger Zeit schon in Berlin lebt und jetzt sein neues Album Happy Chameleon veröffentlicht. Wer sich mit diesen Chameleons etwas auskennt, der weiß, die wechseln gerne die Farbe. Und das gilt im übertragenen Sinne auch musikalisch hier bei dem, was der Japaner Mocke macht. Ein Track aus Happy Chameleon, nämlich der Titeltrack.

134 am Anfang war bekanntlich das Chaos, deshalb hier mal eine Melange aus Psychedelic, Afrobeat, Hip-Hop, Latin Jazz. Der Track hier im Hintergrund von dem amerikanischen Trompeter Luis Gasca, Spanish Gypsy, geht zurück in die 70er Jahre. Davor habe ich Common gespielt mit seinem auch schon einige Jahre alten Album Like Water for Chocolate. Ein großartiges Statement in Sachen US-Hip-Hop goes Afrobeat, Time-Traveling zusammen mit Femi Kuti. Und vorkommen den großartigen Shafiq Hussein aus der Sarah Creative Partners Crew mit Musik aus seinem neuen Album In Africa. Hier kommt Mike Newman mit Elephantine. 134 hier, wir schauen mal ganz kurz auf die Straße. Am späten Sonntagabend doch noch einiges los hier im Sektor. Stauschau. Gleich 10:30 A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Rehren und Bad Alsen. Baustelle 9 Kilometer auf der A52 Mönchengladbach Richtung Romont sind im Kreuz Mönchengladbach die Verbindungen zur A61 wegen Bauarbeiten bis morgen früh gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Und noch eine Sperrung auf der A61 Mönchengladbach Richtung Koblenz. Die ist im Kreuz Mönchengladbach-Wannloh. Die Verbindung zur A46 in Richtung Düsseldorf wegen Bauarbeiten bis morgen früh gesperrt. Hier sind Umleitungen auch ausgeschildert. 1 Live 4. Okay, das nächste Album könnte man vielleicht unter dem Stichwort verbuchen. Ein Mann erinnert sich, eine Club-Ikone, der Finne Jori Hulkonen, veröffentlicht jetzt sein neues Album, das heißt Man from Earth. Und nicht wenige Titel auf diesem Album, das mir ausgezeichnet gefällt, weil es nicht mit Gewalt versucht, so musikalische Kompetenz auszudrücken, mit zahlreichen Skits daherkommen, Verbindungsstücken, sodass man am Ende das Gefühl hat, so richtig substanzielle Musik ist gar nicht drauf. Nein, hier sind wirklich Club-Tracks aneinandergeschlagen worden nach dem Motto, scheiß was auf die Organität. Die Leute wollen Tracks haben, die ihnen was sagen und zu denen sie notfalls auch zu Hause tanzen können. Das ist hier eine eindeutige Entscheidung. Behilflich waren vielleicht zahlreiche Erinnerungen, das entnehme ich einigen Liner-Notes zu den Stücken. Jori Hulkonen produziert ja schon seit den 80er Jahren, legt auch auf und viele Clubs, in denen er gewesen ist, spucken natürlich zahlreiche Erinnerungen aus. Er war viel in Paris als Laurent Garnier, damals im Rex noch der Resident DJ war. Er erinnert sich auch in Zeiten, in denen in Clubs noch geraucht werden durfte, im Gegensatz zu heute, was ja jetzt auch weltweit fast gilt. Und davon geprägt ist zum Beispiel dieser Track hier, Boing in the Smoke Room. Hier ist Jori Hulkonen aus seinem Album Man from Earth. We'll be right back. Musik aus dem neuen Album von Jori Hulkonen, Man from Earth. Wir kommen zum Sound des dunklen, zerfallenden London. Sound of Dark Decaying London. Das ist eins der vielleicht einprägsamsten Zitate, mit denen der englische Produzent und auch Journalist Martin Clark in den frühen Stunden und Tagen der Dubstep-Musik eben diese beschrieben hat. Von Anfang an dabei ist ein Label gewesen, Hyperdub, das jetzt sein 5-jähriges Jubiläum feiert mit einer wunderschönen, schlanken, unprätentiösen, man könnte fast sagen bescheidenen Box, in der sich 2 CDs befinden. Wir haben ja noch 2 Monate etwas mehr bis Weihnachten, Heiligabend. Ich bin einfach mal so blöde, platt und frei und sage, das hier ist ein absoluter Geschenktipp auch. Diese 2 CD-Compilation heißt schlicht und einfach auch im Titel 5 Years of Hyperdub. Sie featuret die Klassiker, die bisher erschienenen des Labels und auf einer kompletten CD 16 neue, unveröffentlichte Track. Darunter, wie immer, natürlich mit etlichen Kultkommentaren und Faktoren bereits jetzt bedacht. Der neue, noch nie gehörte Burial-Track, ein neuer exklusiver Track von Martin Dijkers aus den Niederlanden und auch ein Titel von einer Frau, deren Werdegang auf dem Hyperdub-Label einmal mehr zeigt, dass Code 9, der Kopf des Labels, hier nicht groß mit Kumpanei rumgemacht hat, nach dem Motto, hier komm, ich mach dich gut leiden, du kannst auf meinem Label mal eben eine 12er veröffentlichen. Das war nie so gewesen. Und die Iconica hat sich gewissermaßen, was ihre eigenen Tracks betrifft, die Finger blutig gesendet, wenn das auch immer geht. Denn Code 9 hat immer zu ihr gesagt, du, das gefällt mir noch nicht. Das ist im Ansatz gut, was du machst. Ich habe das mal in einem Interview mit ihr nachgelesen. Aber hier und da kannst du das noch besser machen. Bis sie dann soweit war, dass Code 9 sich bei ihr meldete und sagte, Hammer, der Track, den du da gemacht hast, den veröffentliche ich jetzt. Und auch der neue, der unveröffentlichte Titel von Iconica, kommt einmal mehr mit diesen überschwemmten, schwammigen Keyboards daher. Wonky, das ist ihr Style. Sahara Michael ist ihr Beitrag, ihr neuer unveröffentlichter Beitrag, den ich hier von dieser Doppel-CD-Box spielen möchte. Zunächst natürlich, wir werden weitere Beispiele hören. Hier ist Iconica. We'll be right back. right now. Das hier ist Musik aus dieser wirklich berauschend schönen neuen Platte-Album von Kreidler aus Düsseldorf, Mosaik 2014. Mit einer Rhythmik, die so intensiv und so interessant ausgestaltet ist, dass ich größte Probleme habe, das hier als irgendeinen Fortläufer oder Ausläufer von Krautrock bezeichnen zu wollen. Mosaik 2014, das Kreidler-Album. Davor Mark Henning und Jack mit dem Bubble Boy im Agnes-Remix. Und davor diese verkurfte Future-Hip-Hop-Wonky-Musik hat mich in den letzten Wochen und Monaten dazu verleitet, auch mal so ein bisschen in meinen privaten, persönlichen Archiven von 70er-Jahres-Synthesizer-Rock herumzuwühlen. Und dabei bin ich natürlich unter anderem gestoßen auf die damalige Supergroup Emerson, Lake & Palmer, von der ich eben mal ein kleines Piece gespielt habe aus ihrer 1971 erschienenen Platte Takus. Dieser Keith Emerson war ein sehr charismatischer Keyboarder, der bei Live-Auftritten oft ein Messer nahm und das in einen seiner zahlreichen Synthesizer stieß, sodass der entsprechende Ton beliebig lange stehen bleiben konnte. Hier im Hintergrund die britische Time and Space Machine, You're the One. Gleich die Infos, dann geht's ja weiter mit 1 Live 4. Ich möchte weitermachen mit einem Mann namens Colin Newman, der schon sehr früh mit einer Band namens Wire, die viele von euch kennen werden, Ruhm und Meriten sammelte und seit einer ganzen Reihe von Jahren jetzt gemeinsam mit seiner Frau Malka Spiegel Kopf oder Köpfe, die beiden sind, der Gruppe Githead, die jetzt ihr neues Album veröffentlicht, das heißt Landing, und damit geht's hier weiter. Wir sind ja bei 1Live 4. Der französische DJ Lifelike ist mir bisher nur als Remixer vor die Augen bzw. vor die Ohren gekommen. Aber alle seine Arbeiten schätze ich sehr, sodass ich mich freue, endlich mal einen Originaltrack von ihm hier rausfischen zu können. Den habe ich gefunden auf der soeben erschienenen DJ Kicks Compilation des kanadischen Duos Chromeo. Auf der sich übrigens auch ein Schritt in die 70er Jahre befindet, Alan Parsons Project. Davor haben wir Picture Plane gehört mit Solid Gold. Ganz kurz, das hier ist die Bristol-Band Beak, um den Potisheed Jeff Barrow zusammen mit zwei Freunden aus Bristol, nämlich Billy Fuller und Matt Williams. We'll be right back. 1-3-4, gleich noch zwei, drei Sätze mehr zur gerade gehörten Band Beak und auch zu Nicolay, dessen neues Album wir hier hören.

Wir sind hier bei 1Live4. Ich entsinne mich gut schon vor einigen Wochen mal etwas von dem Züricher Techno-House-Label City Fox gespielt zu haben. Einen sehr hübschen Track. Dieses Label hat erneut hier zugeschlagen und den, ich glaube, gebürtigen Briten Lee Jones, der mittlerweile in Berlin lebt, gewissermaßen für die gerade gehörte EP eingefangen. Beziehungsweise den Titeltrack, den ich hier gespielt habe, der heißt Jojo und kommt mit diesem Flanger-Bass-Effekt, wenn ich das richtig deute, was ich da gehört habe, der den Bass so ein bisschen klingen lässt, wie das weit entfernte Rufen fast schon eines Wals, der einsam irgendwo und vielleicht sogar ein wenig melancholisch, wenn ich interpretieren darf, seine Runden zieht. Zumindest wenn man diesen Basslines hier gefolgt ist. Lee Jones, Jojo, der Titeltrack aus seiner EP. Davor habe ich den gebürtigen Niederländer Nicolay gespielt, der ja nun schon vor einigen Jahren in die USA gegangen ist, sich dort mit Fonti zusammengetan hat. Beide zusammen sind das Rückgrat der Foreign Exchange, deren Alben so etwas sind wie Standardalben der Alternative-Hip-Hop-Szene oder der Sammler, was die letzten Jahre betrifft. Ich bin mir sicher, jeder, der da was auf sich hält, hat irgendetwas von den Foreign Exchange oder aber von Nicolay in seiner Sammlung stehen. Nicolay ist bei seinem neuen Album, bei dem er natürlich von Fonti als Produzent unterstützt wird, gleichwohl das Ganze unter seinem Namen Nicolay hergegangen und hat die Pfade auch des instrumentalen Hip-Hop, ich glaube, das war gut zu hören, hier und da doch kräftig verlassen. Heraus kommt ein Album, das für meine Begriffe wirklich famos schillert zwischen gut gemachtem 70er Jahre Fusion, Jazz, Rock, Elektronika, Hip-Hop natürlich, instrumentale Tracks, die wunderschön daherdriften und die einmal mehr inspiriert sind durch Tokio bzw. den Stadtteil Shibuya, der, wie ich Nicolays Worten entnehmen kann, dadurch ihn beeindruckt hat, der dort war, dass Shibuya einmal ein sehr hektisches, modernes Leben hat und präsentiert, auf der anderen Seite aber auch steht für Tradition, für japanische Folklore. Also diese beiden Gegensätze sind es, die Nicolay dort angetroffen hat und die ihn inspiriert haben, zum Beispiel auch Straßensounds, Geräuschfetzen aus Shibuya mit auf dieses Album zu nehmen. Das nicht nur instrumental ist, aber eben über weite Strecken. Nicolay. Davor habe ich die Bristol Band Beak gespielt, zu der ich auch gerne noch ein, zwei Sätze verlieren möchte. Jeff Barrow, der sich, wenn er mit Portishead eine der wenigen Alben gemacht hat, sind ja nur 3/4, dann hat sich die Portishead-Arbeit natürlich als immer sehr detailverliebt erwiesen. Erinnert sei zum Beispiel daran, dass die Band ja eigene Schallplatten aufgenommen hat mit Musik, die dann gewissermaßen exklusiv und ganz eigen für das eigentliche Album gesampelt wurde. Hier ist das gewissermaßen eine Therapie, ein sich Freispielen von 3 Musikern und offensichtlich auch Freunden aus Bristol, die hergehen und sehr repetitive Grooves zimmern, die sie mit interessanten, zumeist recht düsteren Effekten versehen, so dass Stücke herauskommen wie das eben gespielte, das mich persönlich natürlich sehr, sehr stark an eine deutsche Krautrock-Band wie zum Beispiel die Kölner Groove-Monster von Can erinnert hat. Aber gerade wenn so gruftige Stimmen oder Gesangslinien da auftauchen, dann möchte man vielleicht auch Suicide, Alan Vega, solche Sachen assoziieren bei Beak, selbst betitelt das Album. Es gefällt mir recht gut. Wir machen weiter mit 2 Produzenten, die ich noch in der letzten Woche versucht habe, hier so ein bisschen explizit mal nach vorne zu stellen. Diese beiden haben nämlich das neue Album von Shafiq Hussein produziert und ich entsinne mich in der letzten Woche insbesondere dann auch zusätzlich noch Musik von Matt Shadetech, einem der Shafiq Hussein Produzenten, gespielt zu haben. Ich konnte zu dem Zeitpunkt letzte Woche nicht wissen, dass ich im Rahmen der letzten Tage ein Album zugespielt bekommen würde. Ist das grammatisch bis hierhin noch richtig, dass diese beiden Produzenten jetzt vereint, ohne Shafiq Hussein. Das heißt, wir haben hier jetzt ein Album von DJ Rupture zusammen mit Matt Shadetech. Also wer sich dafür interessiert, für diesen New Yorker Underground neueren Datums, der für mich so etwas ist wie eine Fortsetzung des alten sogenannten Ilbien Sounds aus den 90er Jahren, Der muss dringend mal da so ein bisschen rumgoogeln mit Matt Shade Tech, mit DJ Rapture sowieso. Aber dieser Shade Tech macht wirklich unfassbare Sachen. Die beiden tauchen tief ein in die Underground Melting Pot Soundwelten von New York. Da mischt sich Weltmusik mit Hip-Hop, mit weirder Elektronik und natürlich mit den starken Einflüssen der britischen Bassmusik, Dubstep, Grime-Musik. Es kommt hier auf dieser Platte, die 22 Tracks lang ist, wie eine Art Mix-CD funktioniert, kommt es zu zahlreichen Songs oder Tracks, die Shade Tech und DJ Rapture produziert haben, die sie remixed haben, bei denen sie irgendeine Rolle gespielt haben oder die sie am Ende sogar selber gemacht haben. Insofern ist das eine Linie von 22 Tracks, gewissermaßen in the mix, mit immer neuen Interpreten. Rapture und Shade Tech selber sind darunter oder aber Künstler, die sie bearbeitet haben, darunter Shackleton, Gang Gang Dance, Telepathie, recht unterschiedliche Acts. Das Ganze hört sich fantastisch an in einer Linie, die ich natürlich hier nicht spielen will, also jetzt keine 22 Tracks, aber zwei sollten wir uns gönnen. Moped. M.O. Cat. M.O. Dog Dog. M.O. Horse. M.O. Rat. M.O. Canary. M.O. Snake. M.O. Hair. M.O. Rabbit. M.O. Turtle Cat. M.O. Turtle More Cat Dog. M.O. Dog More Cat Horse. M.O. Dog Less Horse Less Cat Rat. Less Hair Less Horse More Rat Canary. M.O. Canary Less Turtle More Rat Snake. And more canary, not goldfish, less snake, not cat hair. And not dog, more hair, less snake, rabbit. A dog, not more hair, not turtle, turtle. Rabbit, rat. A rat not more canary, more not rabbit snake. A rat, a less dare more canary, pas dare dog not snake hair. A plus dare more lapin not snake rabbit. A plus dare rabbit not more less turtle, turtle. Any more cat horse cheval ni dog less horse. Et less plus not rat, mon lapin, dog, less horse, cheval, not. Et plus not, not, not, not rat, goldfish, can, canary. Et not plus snake, not, moins plus can, snake. A snake, not, not air, less can, dog hair. Et non, not, not air, plus rab, rabbit. Et not air, plus rab, more turtle, turtle. We'll be right back. Das Londoner Hyperdub-Label wird 5 Jahre alt. Herauskommt eine Doppel-CD mit Klassikern des Labels sowie mit neuen unveröffentlichten Tracks. Das Spektrum reicht von frühen Dubstep-Mutanten. Hyperdub ging ja schon immer einen Sonderweg bis zu neuen Tracks, die man unter Begriffen wie Wonky oder auch Funky House fassen könnte. Zu letzterem zähle ich hier Lian Day alias LD mit seinem Beitrag Shake It. Und was ich zuvor über DJ Rapture und Matt Shatek gesagt habe, war soweit ich das überblicke, zwar alles richtig, bis auf die Tatsache, dass sie natürlich nicht Shafiq Hussein produziert haben, sondern den Brooklyn-Rapper Jarden Blackamoor, den ich zuletzt hier auch gespielt habe. And now we're ready to listen. Live 4. Robert Koch ist einigen sicherlich bekannt als Kopf der Berliner Crew von Jacuzzi, veröffentlicht aber auch solo nicht zum ersten Mal hier sein neues Album. on our trusty headphones here. So let's just go ahead and do that. I'll show you how to do that right now. Kommt in wenigen Tagen raus, Robert Koch, Death Star Droid, so heißt sein Album, voll mit Broken Funk, Techno, Hip-Hop, Berlin Bass, call it what you want. Wir haben gerade daraus Musik gehört, Robert Koch. Hier im Hintergrund, bis zu den Infos reicht der Track, ein neuer von BBO, The Apple and the Tooth, ist seine neue EP mit neuen Tracks und Remixen, daraus hier Sugar Red. Mit Jessica Häusler um Mitternacht. Arbeitsgruppe Finanzen muss noch mal ran. Gladbach rutscht in den Tabellenkeller und das Wetter wird sonnig. Union und FDP loten noch einmal den finanziellen Spielraum für Steuersenkungen aus. Die Arbeitsgruppe Steuern trifft sich am Vormittag erneut zu Beratungen. Es ist die einzige der insgesamt 10 Koalitionsarbeitsgruppen, die noch einmal an den Verhandlungstisch muss. Die Spitzen von CDU, CSU und FDP haben aber klargestellt, dass die schwarz-gelbe Koalition Ende der kommenden Woche startklar sein soll. Eine Woche vor Beginn der Impfungen gegen die sogenannte Schweinegrippe sorgen Medienberichte für Wirbel. Nach einem Bericht des Magazins Spiegel sollen Mitglieder der Bundesregierung, Beamte und Soldaten einen anderen Impfstoff bekommen als die übrige Bevölkerung. Und zwar einen ohne Verstärker. Die können stärkere Nebenwirkungen auslösen. Das für die Zulassung von Impfstoffen zuständige Institut versicherte aber, es gebe für die Bevölkerung kein größeres Risiko. Alle drei Impfstoffe seien wirksam und verträglich. In Wien beraten am Nachmittag Gesandte des Irans mit Experten der Internationalen Atomenergiebehörde über einen Tauschhandel. Der Iran soll sein angereichertes Uran zu großen Teilen abliefern und würde im Gegenzug Kernbrennstoff für seinen Forschungsreaktor bekommen. Die Experten müssen jetzt klären, wie das Uran aus dem Iran ins Ausland transportiert werden kann. Der Tauschhandel gilt als ein wichtiger Schritt in den seit Jahren festgefahrenen Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Westen. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund den Aufschwung vom VfL Bochum gebremst. Dortmund gewann das Revier-Derby mit 2:0. Dortmunds Trainer Jürgen Klopp ist trotz kleiner Fehler stolz auf seine Mannschaft. Die Jungs haben das klasse gemacht. Wir haben ein bisschen versäumt, wieder mal, aber das ist auch nicht ungewöhnlich, das Ding ein bisschen früher klar zu machen. Im zweiten Sonntagsspiel hat Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg verloren. Und zwar mit 1:2. Gladbach sitzt jetzt im Tabellenkeller fest. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht bleibt trocken bei bis zu minus einem Grad. Der Tag geht dann mit vielen Wolken los, bringt aber auch immer wieder Sonne. Dazu in Olpe nicht mehr als 9 Grad, in St. Augustin 10 und in Bochum 11. Am Dienstag steigen die Temperaturen auf bis zu 17 Grad und die Sonne scheint häufig. Stauschau. Mit 2 Sperrungen. Auf der A52 Mönchengladbach Richtung Roermond sind im Kreuz Mönchengladbach die Verbindungen zur A61 wegen Bauarbeiten bis morgen früh um 5 gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Und auf der A61 Mönchengladbach Richtung Koblenz ist im Kreuz Mönchengladbach-Wanlow die Verbindung zur A46 in Richtung Düsseldorf wegen Bauarbeiten auch bis ca. 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Eins live. 4. Das Londoner Soul Jazz Label kommt mit einer Doppel-CD, die ich hier auch schon vorgestellt habe. Sie heißt Steppers Delight 2, also zweite Folge. Untertitel Dubstep Present to Future. Wir wollen es auch in mitternächtlicher Runde hier noch korrekt aussprechen. Also von der Gegenwart hinein in die Zukunft. Ein Beitrag kommt von Mr. Larger und heißt Tell Me. can try to ease your troubled mind. 134. Dieser Mann läuft hier nicht zum ersten Mal. Ein französischer Produzent, dessen Aufnahmen sich zuletzt aber auf hochkarätigen Labels fanden. Wie in diesem Beispiel ist das Deep Medi. Sein Name hier ist Quest. The Unknown ist ein soeben erschienener Track von Quest, der kaum einen Titel verlässt, ohne jazzige Akzente gesetzt zu haben, die sich hier freilich etwas sparsam ausnehmen. The Unknown, Quest. Like. Live hier. Es ist schon wirklich bizarr, was Produzenten und DJs aus Schottland, den USA und Großbritannien aus der japanischen Doom-Metal-Band Boris und ihrem Titel Buzz In machen. Wir hören hier so etwas wie einen Happy Bassline-Remix von Buzz In. Den hat Todd Edwards angestellt. Boris, wie gesagt, die japanische Band, liefert das Original. Davor haben wir Grey Matter gehört, zusammen mit der Sängerin Heidi Vogel. Believe in Something im TRG Remix. Come on, Dizzy.

Wir hatten eben Musik aus dem Dizzy Rascal Album Tongue and Cheek, der Titel Leisure. Hier im Hintergrund läuft ein Track Build It Up, nämlich den ich vor Wochen und Monaten schon mal gespielt habe. Ich muss auch sagen, dass ich ihn immer noch ausgesprochen stark finde. Er stammt von Neckheat. Dahinter steckt ein Ein-Mann-Projekt aus Leeds. Ein Typ namens Daniel Adam Ward, der aber dem Vernehmen nach schon seit geraumer Zeit auf Ibiza rumhängt, zusammen mit George Evelyn von den Nightmares on Wax, auf dessen Wax-On-Label jetzt auch das Album von Neckheat erscheint, Scrambled Neck, so heißt es. Und als ein echtes Highlight darauf erneut dieser Titel Build It Up, den ich vor Monaten schon mal aus einer Compilation gespielt habe. Wir haben in diesen Tagen 5 Jahre Hyperdub, 20 Jahre Warp und eine ausgesprochen smarte junge Studentin aus Essen, Katja, hat mich daran erinnert, dass es durchaus auch Sinn macht, an ein Label zu erinnern, das 30 Jahre alt in diesem Jahr geworden ist. See heißt es. To home, unless you want to be home. Das See-Label wurde, ZE geschrieben, wurde vor 30 Jahren in New York gegründet. Die beiden Buchstaben stehen für die Namen der beiden Gründer des Labels. Das war einmal der britische Journalist Michael Zilka mit Z geschrieben und der französische Kunststudent Michel Esteban, also Z und E. Auf dem Label tummelte sich allerlei Prominenz. Kid Creole brachte karibische Klänge ein. Andere Sachen klangen sehr wave-lastig, discoid, wie gerade gehört, zum Beispiel Lizzie Mercier Declou, die wir mit Hardboiled Babe gehört haben, oder die Trash-Disco-Queen Christina. Aber es kam auch zu groovenden Elektro-Jazz-Geschichten, wie zum Beispiel Bill Laswell mit seiner Gruppe Material, vieles, vieles andere mehr. Es ist in diesem Jahr im Übrigen ein Sampler herausgekommen, der das Label auch nochmal featured mit vielen Tracks und Interpreten, zu denen zum Beispiel auch Lizzie Mercier de Clou gehört oder auch Alan Vega, der im letzten Jahr einen runden Geburtstag gefeiert hat. Ich weiß jetzt nicht genau, ist er 70 oder 75 geworden? Im letzteren Fall wäre es nicht rund, aber trotzdem ein Jubiläum wert. Und ich gehe mal davon aus, dass wir Alan Vega, die eine Hälfte von Suicide, in den nächsten Wochen hier noch des Öfteren antreffen werden. Denn es tut sich doch einiges um ihn herum. Einmal die Einflüsse. Ich erwische mich ständig in letzter Zeit dabei, dass ich wahlweise ihn oder Suicide so ein bisschen als Referenz mal hier ins Spiel bringe. Dann wird das LCD Sound System in Kürze eine neue 12er veröffentlichen, deren A-Titel eine Coverversion eines Alan Vega-Titels ist. Und es hat im letzten Jahr oder vor einigen Monaten, glaube ich, eine Zusammenarbeit gegeben zwischen Alan Vega und der britischen New Wave Band oder New Rave Band Klecksens. Auch um diese Aufnahme bemühe ich mich noch. Ich habe die noch nicht in die Finger bekommen können. Wenn die Goldenen Zitronen ihr jetziges Album Die Entstehung der Nacht vor 30 Jahren veröffentlicht hätten, hätte man auch sie zum Beispiel auf dem See Records Label vermuten können. Da sie es aber erst jetzt in diesen Tagen veröffentlichen, erscheint Die Entstehung der Nacht, das neue Album der Goldenen Zitronen, auf dem Bubak Label. Stilistisch schließt das durchaus anders an, was wir gerade gehört haben, insbesondere bei einem Titel, den ich überragend finde, der die Bristol-Legende Mark Stewart featured, daneben auch etwas hintergründiger zu hören, Larissa Logan von den Chicks on Speed. Da kommt er wieder, dieser 80er Jahre Dub Wave, der so schwer schwingt und mächtig groovt. Wir hören mal, hier ist Drop the Stylist, die Goldenen Zitronen featuring Mark Stewart. Drop the stylist. Closet fascists. Oi, mate. You're just a fake. Vampire speaking the language of snakes. Your politics of envy completely bore me. Corporate cocksucker, try and media whore me. Like a painting gallery. In fact, you're king stupid. You think you're all the rage, but you're not even king of your cage. Becoming a cliche. Thank you. 1 Live 4, dieses Musik aus einer 4-Track-EP, die mit wirklich hervorragenden 4 House-Tracks glänzt, die allesamt von verschiedenen Remixern kommen. Die Konstante hier heißt Jay Shepherd, unter dessen Namen wird Year to the Day veröffentlicht, mit einem Titel zum Beispiel Last Day's Exit, den ich hier spiele. Im Remix eines Mannes, der schon in den 90er Jahren großartige Sachen gemacht hat, auch sehr downbeatige Trip-Hop-Sachen, Jimster. Er hat auch unter seinem bürgerlichen Namen, ich glaube, der ist das nämlich Jamie Odell, eine ganze Reihe von Sachen veröffentlicht, führt bis heute ein wunderschönes Label Free Range, von dem ich leider viel zu selten mal Platten in die Hand bekomme. Sei es drum, Last Day's Exit hier im Jimster Remix. Davor die goldenen Zitronen zusammen mit Mark Stewart, der sich da über Corporate Cocksucker auslässt, also angepasste Lutscher. Wenn man so will, die er, wenn ich ihn richtig verstanden habe, weitgehend in der Politik vermutet. Da zitiert er dann auch noch den alten Iggy Pop mit dessen Track No Fun. Es ist kein Spaß, mit diesen Leuten zu verkehren. Aber ich will mich hier kurz fassen. Wie könnte man sagen, mehr Netto vom Brutto, dann haben wir mehr Musik. We'll be right back. Dieser Mann hier heißt bürgerlich Sven Schienhammer. Er nennt sich Quantic und hier müsste ich ihm unter Achtung sagen, denn es gibt auch einen Quantic, also der schreibt sich am Ende T-E-C, Tech, also Quantic. Veröffentlicht als solcher sein überragend, ist wirklich ein absoluter Tipp, zweites Album, Cauldron Subsidence heißt es und glänzt mit wunderbar arrangierten und mit guter Dramaturgie versehenen Dub-Tech-Tracks. Mit interessanten Maschinenbeats, die oft so ganz unbeteiligt den Groove bilden. Quantic Satisfied ist nur einer von vielen, vielen wirklich tollen Tracks, mit denen ich in den nächsten Wochen gerne noch weiter um die Ecke kommen möchte. Reicht aber nicht ganz bis 1 Uhr, wenn diese Sendung schließt. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Gesundheit vor allen Dingen für die anstehende Woche und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns vielleicht am nächsten Sonntag hier wiederhören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute, ciao. Der letzte Mann für heute ist Point B. I could see.